Die Hunnen, Attilas wilde Horden. Osteuropa, Ende des 4. Jahrhunderts. Die Hunnen, die Hunnen, schallen die panischen Rufe verzweifelter Menschen durch das gotische Dorf nahe des Don. Voller Furcht über das Unheil, das da donnergleich auf sie zurollt, greifen die Männer zu ihren Waffen. Schreckliche Geschichten haben sie gehört über blindwütige Räuber, die nichts als Mord und Totschlag kennen. Als die Goten Aufstellung nehmen, um ihre Siedlung zu verteidigen, können sie am Horizont schon hunderte in rasendem Galopp heranpreschende Reiter erkennen. Bald hageln auf die gotischen Kämpfer Pfeile nieder, die mit einer solchen Wucht geschossen sind, dass sie ihre lederbespannten Holzschilde scheinbar mühelos durchschlagen. Noch bevor die Angreifer überhaupt in Reichweite ihrer Lanzen und Schwerter gelangen, sind die meisten Goten schon tödlich getroffen zu Boden gesunken. Die wenigen, die noch kampffähig sind, strecken die hunnischen Reiter mit ihren langen zweischneidigen Schwertern vom Pferd herab nieder. Nachdem die Angreifer das Vieh aus den Ställen getrieben haben, setzen sie Häuser und Scheunen in Brand. Wieder haben die hunnischen Steppenkrieger ein gotisches Dorf ausgelöscht. Es dauert nicht lange und das mächtige Großreich des ostgotischen Königs Ermanerich ist gefallen, erobert von den hunnischen Reiterhorden, die scheinbar aus dem Nichts gekommen sind. Bevor sie in Europa einfallen, ziehen die Hunnen als Reiternomaden durch die weiten Steppen Zentralasiens. Sie stellen ihre Jurten, jene großen Rundzelte aus Filz und Schafshäuten, überall da auf, wo ihre Rinder und Schafsherden Weideland und Wasser finden. Der größte Reichtum der Hunnen aber sind ihre Pferde, auf deren Rücken sich ein Großteil ihres Lebens abspielt. Zäh, belastbar und anspruchslos sind die kleinen hunnischen Pferde, und sie liefern das beliebteste Rauschmittel, vergorene Stutenmilch. Als im Laufe des 4. Jahrhunderts das Klima in den innerasiatischen Steppen kälter wird und ihre Herden nicht mehr genug Nahrung finden, bleibt den hunnischen Reiternomaden nichts als gen Westen zu ziehen. Im Jahr 374 überqueren die Hunnen die Wolga und fallen in die südrussische Steppe ein. Als erstes unterwerfen sie das indogermanische Reitervolk der Alanen, bevor sie auf die Goten und andere germanische Stämme treffen. Was den Kampf zu Pferde betrifft, sind die Hunnen ihren europäischen Gegnern weit überlegen. Sie sind außerordentlich gute Reiter. Stabile Sättel aus Holz, an denen wohl schon lederne Schlaufen als Steigbügel befestigt sind, bieten ihnen festen Halt. So haben sie die Hände frei, um auch in vollem Galopp ihre Pfeile abzuschießen. Und zwar sowohl nach vorne als auch nach hinten gewandt. Der von ihnen verwendete Reflexbogen mit seiner charakteristischen doppelten Krümmung besteht aus mehreren dünnen Holz-, Sehnen- und Hornschichten, die so kunstvoll miteinander verleimt sind, dass der Bogen biegsam und stabil zugleich ist. Bei einem solchen Reflexbogen entfalten sich schon bei leichtem Zug enorme Kräfte. Die Geschosse mit den berüchtigten dreiflügeligen Spitzen bis zu 500 Meter weit tragen und auf kurze Entfernung eine nicht gekannte Durchschlagskraft entfalten. Ein einziger hunnischer Krieger kann in einer Minute bis zu 20 der todbringenden Pfeile abschießen. Die Kriegsführung der Hunnen stellt für Armeen, die sich vor allem aus schwer bewaffneten Fußsoldaten rekrutieren, eine nahezu unlösbare Herausforderung dar. An die Stelle einer festen Schlachtordnung scheint bei den hunnischen Reitern ein wildes Durcheinander zu treten. Kleine Gruppen von 500 bis 1000 Kriegern reiten ihre Angriffe in aufgelöster Ordnung und decken die Feinde dabei mit einem Hagelsturm aus Pfeilen ein. Für den Gegner scheint ein blinder Angriff die einzige Möglichkeit, dem Pfeilhagel ein Ende zu bereiten. Doch da machen die hunnischen Reiter schon wieder kehrt. Wenn die Fußsoldaten nun nachsetzen, laufen sie geradewegs in die Falle. Denn schon bricht die nächste Welle hunnischer Reiter über den völlig überrumpelten Gegner herein. Diese wohlüberlegte Überraschungstaktik beschert den Hunnen große militärische Erfolge. Am Ende des 4. Jahrhunderts stehen die Hunnen an den Grenzen des in West und Ost geteilten römischen Imperiums. Noch beschränken sich ihre Angriffe gegen das Reich auf kurze Plünderungszüge, nach denen sie sich wieder zurückziehen. Schwerer wiegt, dass der Hunnensturm eine Vielzahl germanischer Stämme in Bewegung gebracht hat, die sich innerhalb der Grenzen des Römischen Reiches in Sicherheit bringen wollen. Bei allem Schrecklichen, was über sie berichtet wird, sehen die römischen Kaiser in den Hunnen auch nützliche Bundesgenossen, wenn es um das Ringen mit den Germanen geht. Es versteht sich von selbst, dass die hunnischen Anführer sich fürstlich dafür entlohnen lassen, dass sie ihre gefürchtete militärische Schlagkraft nicht gegen das Reich wenden, sondern praktischerweise gegen seine Feinde. Und so helfen die Hunnen dem oströmischen Kaiser genauso, einen verhassten Gotengeneral auszuschalten, wie sie Westrom im Kampf gegen die auf das Reichsgebiet vorgedrungenen Westgoten unterstützen. Obwohl die Mächtigen in Ravenna und Byzanz mit den Hunnen politischen Umgang pflegen, sind ihnen die Steppenkrieger unheimlich. Allein ihre asiatischen Gesichtszüge mit den schmalen Augen und flachen Nasen wirken schon befremdlich genug. Künstlich deformierte Turmschädel, die einige von ihnen haben, verstärken diesen Eindruck nur noch. Ein nach oben verlängerter Schädel bildet sich aus, wenn im Säuglingsalter Bandagen fest um den Kopf gezurrt werden. Die Chronisten jener Zeit zeichnen Schreckensbilder, die sich unauslöschlich in die Köpfe der Menschen einbrennen. Mit ihren gedrungenen Gliedern und muskulösen Nacken sehen sie so entsetzlich entstellt und gekrümmt aus, dass man sie für zweibeinige Bestien halten möchte. Die Liste der Vorurteile ist unendlich lang. Vieles davon ist dramatisiert, manches schlichtweg falsch. So heißt es, dass sich die Hunnen von rohem Fleisch ernähren würden, dass sie lediglich zwischen ihren Schenkeln und den Pferderücken erwärmen. In Wahrheit nutzen sie Fleisch als Sattelunterlage, um das Durchscheuern der Pferderücken zu verhindern. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts ist für die Hunnen in Europa der Krieg, das Plündern und Beutemachen zu einer auskömmlichen Lebens- und Herrschaftsgrundlage geworden. Allein Byzanz leistet jährlich 350 Pfund Gold Tributzahlungen an die Hunnen. Dem seit Mitte der 20er Jahre herrschenden König Ruga gelingt es schließlich, die zuvor nur lose verbundenen hunnischen Reiterscharen unter seiner starken Führung zu einen. Als der erste hunnische Großkönig im Jahr 434 stirbt, betritt eine der am meisten gefürchteten Gestalten der Weltgeschichte die Bühne, Attila. Attila, ein Neffe Rugas, hat wohl einige Jahre seiner Kindheit als Geisel am kaiserlichen Hof in Ravenna zugebracht. Im Gegenzug war der römische Adelsspross Aetius zum hunnischen Großkönig geschickt worden. Ein solcher Geiseltausch war damals durchaus üblich, um die Einhaltung von Bündnisverträgen zu garantieren. Sowohl Attila als auch sein späterer Bündnispartner und Widersacher Aetius lernen während ihres Geiseldaseins Sprache und Sitte des jeweils anderen, erfahren vieles über Militärwesen und Waffentechnik und gewinnen nicht zuletzt einflussreiche Freunde beim Gegner. Aetius steigt nach seiner Rückkehr schnell in die höchsten Ränge der weströmischen Armee auf. Während eines Machtkampfs um den Kaiserthron bringt er 10.000 hunnische Krieger in Stellung und macht damit deutlich, an meinen besonderen Beziehungen zu den Hunnen kommt keiner vorbei. 433 hat Aetius als oberster Feldherr die faktische Macht im Weströmischen Reich. Ein Jahr später kommt Attila zusammen mit seinem Bruder Bleda an die Macht. Erst als er diesen 10 Jahre später tötet, ist Attila alleiniger Großkönig über das Hunnische Reich, das unter ihm den Gipfel seiner Macht erlebt. Zentrum der hunnischen Herrschaft ist die römische Provinz Pannonien, genauer gesagt die ungarische Steppe zwischen den Flüssen Donau und Theiß. Aetius selbst hatte den Hunnen das Reichsland als Dank für ihre militärische Unterstützung zugesprochen. Als der römische Feldherr im Jahr 436 den in der Gegend um Worms siedelnden Germanenstamm der Burgunder vernichtend schlägt, kann er von neuem auf hunnische Hilfstruppen zählen. Der Name Attila ist gotischer Herkunft und heißt übersetzt Väterchen. Aus ihm sprechen Zuneigung und Respekt. Wer Attila gegenübertritt, spürt sein Charisma, mit dem er die Steppenkrieger von Sieg zu Sieg führt. Seine funkelnden Augen lassen einen nicht mehr los. Jede Bewegung seines Körpers lässt die Größe seiner Macht spüren. Dabei ist er einfach gekleidet und trägt keinen Schmuck. Auch seine Waffen und sein Pferdegeschirr sind nicht, wie bei hunnischen Edelleuten üblich, mit Gold oder Edelsteinen verziert. Attila ist ein Mann von scharfem Verstand und großem politischen Geschick. Obwohl er den Kampf über alles liebt, handelt er wohlüberlegt. Nur für seine Wutausbrüche ist er gefürchtet. Er herrscht sicher nicht grausamer als andere Stammesfürsten in einer Epoche, in der Plündern und Brandschatzen an der Tagesordnung sind. Doch dürfte ihm sein Ruf als Schreckensherrscher beim Ausbau seiner Macht durchaus willkommen gewesen sein. Unter Attila verändert sich die Lebensweise der Hunnen langsam, aber merklich. Die einst rastlosen Nomaden beginnen sesshaft zu werden und übernehmen die Eigenheiten anderer Völker. Attila residiert inzwischen in einem Palast aus Holz, der erhöht in der Mitte einer großen hunnischen Siedlung steht und mehr zur Zierde als zum Schutz von einem Palisadenzaun umgeben ist. Innerhalb der Umfriedung stehen auch zahlreiche andere Gebäude, ebenfalls aus Holz. Einzig ein Badehaus im römischen Stil ist aus Stein. Am Hofe Attilas leben seine Ehefrauen, aber auch Heerführer, Diplomaten und Schreiber, die für die Post zuständig sind, die er regelmäßig mit den Kaiserhöfen in Byzanz und Ravenna austauscht. Sind römische Gesandte zu Gast, erleben sie Attila als zuvorkommenden, freundlichen Gastgeber. Zunächst begrüßt Attila die Anwesenden entsprechend ihrer aus der Sitzordnung hervorgehenden Rangfolge. Beim gemeinsamen Festmahl sticht einmal mehr seine demonstrative Bescheidenheit ins Auge. Während die Gäste auf Silbertellern erlesene Speisen vorgesetzt bekommen, erhält Attila nur einen Holzteller mit Fleisch. Und während andere Wein aus goldenen und silbernen Kelchen trinken, nimmt er nur einen hölzernen Becher. Doch eines können auch die römischen Diplomaten nicht ergründen. Was treibt diesen Mann eigentlich an? Was sind seine politischen Visionen? Welches seine militärischen Ziele? Träumt er etwa davon, das geteilte Imperium zu unterwerfen und neuer Weltherrscher zu werden? Geschickt versteht es Attila, Könige und Heerführer anderer Völker und Stämme mit ihren jeweiligen Gefolgschaften in sein Herrschaftssystem einzubinden. Einerseits spricht aus den unterworfenen Völkern nichts anderes als der Überlebensinstinkt, wenn sie sich mit den Hunnen verbünden. Andererseits ist es für die Führungsschicht anderer Stämme durchaus attraktiv, sich dem hunnischen Erfolgsmodell anzuschließen, lockt doch die Aussicht auf reiche Beute. Um all die Erwartungen der Bundesgenossen, aber auch des hunnischen Führungspersonals zu erfüllen, reichen die regelmäßigen Tributzahlungen vor allem aus Ostrom nicht aus, obwohl sie sich zwischenzeitlich auf 2.100 Pfund Gold vervielfacht haben. Und so muss Attila regelmäßig erfolgreiche Kriegszüge durchführen, um die Stützen seiner Macht zufriedenzustellen und sich ihrer Treue zu versichern. Mitte der 40er Jahre des 4. Jahrhunderts wütet Attila mit seinen Truppen auf dem Balkan und legt oströmische Städte wie Belgrad und Sofia in Schutt und Asche. Um den ständig steigenden Goldfluss wie die Besoldung eines Feldherrn aussehen zu lassen, ernennt der Kaiser Theodosius II. Den Hunnenkönig im Jahr 449 sogar zum Heermeister der oströmischen Armee. Attila ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sein Reich erstreckt sich vom Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer. Sein Volk hat in Pannonien ein festes Siedlungsgebiet und seine Verbündeten folgen ihm kompromisslos. Die üppig fließenden Tributzahlungen sorgen genauso wie die regelmäßigen Beutezüge für reichlich Nachschub an Gold, Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten. Hunnische Goldschmiede und Handwerker erschaffen in dieser Zeit einzigartige Schmuckstücke. Kostbar verzierte Trinkschalen, die die hunnischen Reiter am Gürtel tragen. Filigran gearbeitete Goldbeschläge für Sattel und Zaumzeug. Aufwendige Prunkschwerter, edlen Schmuck und prachtvolle Gebrauchsgegenstände. Im Jahr 450 findet das schöne Leben der Hunnen auf Kosten der Römer ein plötzliches Ende. Denn der neue byzantinische Kaiser Markian stellt die jährlichen Tributzahlungen ein. Der erfahrene Haudegen ist fest davon überzeugt, Attila besiegen zu können, sollte er wieder in die oströmischen Provinzen einfallen. Doch der ignoriert den Affront, ist er doch gerade in eine Intrige am weströmischen Kaiserhof verstrickt. Honoria, die Schwester Kaiser Valentinians III., will der erzwungenen Hochzeit mit einem Senator entgehen, indem sie sich Attila als Ehefrau anbietet. Der ist natürlich geschmeichelt. Vor allem aber sieht er darin eine großartige politische Gelegenheit, Ansprüche auf das Weströmische Reich zu erheben. Gallien, die reichste Provinz im Westen, wolle er als Mitgift, lässt er dem Kaiser nach Ravenna übermitteln. Es versteht sich von selbst, dass die Römer die Heirat verhindern und alle Ansprüche Attilas empört zurückweisen. Da rüstet Attila zum Feldzug nach Gallien, auf das er wohl schon länger ein Auge geworfen hat. Im Jahr 451 schlägt er schließlich los. Auf dem Weg nach Westen plündern die Hunnen und ihre Verbündeten Städte wie Mainz, Köln und Metz und verwüsten ganze Landstriche. Die Kirche in Gallien stilisiert Attila zur Geißel Gottes, die über die Menschen gekommen sei, um sie für ihren sündigen Lebenswandel zu strafen. Unterdessen setzt der römische Feldherr Aetius, zuvor lange Jahre Attilas politischer Partner, alles daran, ein schlagkräftiges römisch-germanisches Heer zur Abwehr auf die Beine zu stellen. Aus Furcht vor dem gemeinsamen Feind beteiligen sich zahlreiche germanische Stämme, ja sogar die Westgoten, die auf Aetius alles andere als gut zu sprechen sind. Auch an der Seite der Hunnen kämpfen germanische Verbände, allen voran die Ostgoten. So stehen sich auf den katalaunischen Feldern nahe Orléans zwei etwa gleich große Heere gegenüber. Auch haben sich die Unterschiede in Bewaffnung und Kriegsführung einander angeglichen. Das hunnische Heer besteht nur noch zu einem kleinen Teil aus jenen Angst und Schrecken verbreitenden Reitertruppen. Und auf der römischen Seite kommen ebenfalls die so wirkungsvollen Bogenschützen zum Einsatz. In der erbarmungslos geführten Schlacht sind es vor allem die westgotischen Truppen, die ein wachsendes Übergewicht zugunsten der römisch-germanischen Verbände erkämpfen. Attila hat da längst erkannt, dass die Schlacht für ihn nicht zu gewinnen ist und zieht sich mit seinen Truppen zurück. Ob der großen Verluste soll er kurzzeitig sogar an Selbstmord gedacht haben. Auf dem Rückzug aus Gallien fällt Attila in Italien ein. Angeblich ist es allein Papst Leo dem Großen zu verdanken, dass der Hunnenkönig von der Plünderung Roms absieht. Wahrscheinlicher aber ist, dass die erschöpften und von Krankheiten heimgesuchten hunnischen Krieger einfach ihre reiche Beute aus Gallien sicher in die Heimat bringen wollen. Im Jahr 453 ehelicht der Hunnenkönig mit der jungen germanischen Prinzessin Ildiko eine weitere Frau. Als Attila nach dem rauschenden Fest, überwältigt von Wein und Müdigkeit, in den Schlaf sinkt, bekommt er einen Blutsturz in der Lunge, an dem er in der Hochzeitsnacht vor den Augen seiner frisch Angetrauten erstickt. Als sein Tod am nächsten Morgen bekannt wird, schneiden sich seine treuesten Kämpfer die Haare ab und fügen sich tiefe Wunden im Gesicht bei, auf das ihr ruhmreicher König nicht mit Frauentränen, sondern mit Männerblut betrauert werde. An einem geheimen Ort, begleitet von prachtvollen Grabbeigaben, wird Attila schließlich beerdigt. Mit dem Tod Attilas ist der Treueschwur gelöst, den die Verbündeten auf ihn persönlich geleistet hatten. Selbst der Ostgotenkönig, einer seiner engsten Vertrauten, verweigert Attilas Söhnen, auf die nun die Macht übergegangen ist, die Gefolgschaft. Der Verfall des Hunnenreiches ist nicht mehr aufzuhalten. Die Hunnen ziehen sich aber nicht wieder in die asiatische Steppe zurück, aus der sie vor gerade einmal 80 Jahren gekommen sind. Stattdessen geht die inzwischen zum Großteil sesshafte hunnische Bevölkerung im Laufe der Zeit in anderen Völkern Europas auf. Nicht einmal ein Jahrhundert sind die Hunnen ein Machtfaktor in Europa. Keine 10 Jahre ist Attila ihr Alleinherrscher. Und doch haben sich die Furcht und der Schrecken, die Attila und seine hunnischen Reiterkrieger in Europa verbreitet haben, unauslöschlich in das abendländische Bewusstsein eingebrannt. Der Einfall der Hunnen im Jahr 375 löst eine Fluchtbewegung unter den germanischen Stämmen aus, die als große Völkerwanderung in die Geschichte eingeht und erst mit der Landnahme der Langobarden in Italien knapp 200 Jahre später ihr Ende findet. Zwar hatte es auch in früheren Jahrhunderten Wanderungsbewegungen bei den Germanen gegeben, etwa die der Kimbern und Teutonen Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus, doch verblassen solche vereinzelten Ereignisse Im Vergleich zu dem Sturm, der nun über das in West und Ost geteilte römische Imperium hereinbricht. Stämme wie die Goten, Vandalen oder Franken stürzen das weströmische Reich schließlich in den Untergang und treten sein Erbe an.